Meine Damen und Herren, Sie hören die Affaire d'Amour des Monsieur Georges Dandin, der gefoppte Ehemann. Eine Komödie von Jean-Baptiste Poquelin, genannt Molière. Wir beginnen mit einem Vorspiel. Es singen Venus und Bacchus. Allons! Manche liebliche Schalt, die zierliche, die zärtliche Weise. Im grün-grünen Wald, die Liebe singt leise. Was sollen diese Phrasen? Ich glaub, du willst spaßen, du willst spaßen. Wo Liebe erblüht, da blüht das Entzücken. Komm, lass es uns wagen, es muss uns doch glücken. Nein, nein, sag ich nein, ich bin der Gott Bacchus, verachte die Schönheit, liebe den Wein. Nein, sag ich nein, ich bin der Gott Bacchus, ich sage nein, nein. Ich kenne die Kette, nichts kann uns erretten, nichts kann uns erretten. Entsinne dich doch des würdigen Herrn Dandin. Er war ein Ehrenmann, lebte glücklich und zufrieden. Bist du ihm seinen Sinn geraubt und er den Fallstricken der Liebe erliegen? Vom Schicksal unseres armen Georges Dandin will ich dir jetzt berichten. Hör nur fein zu. Ach ja. Wenn eine Frau eine Dame ist, kommt nie etwas Gescheites dabei heraus. Nur eine Dame kann eine Dame sein. Das sieht man an meiner Heirat. Georges Dandin ist das traurige Beispiel für alle Bauern, die über ihren Stand hinaus wollen. Natürlich, die Noblichkeit an sich ist sehr fein. Da ist nichts zu sagen. Aber was da drum und dran hängt, das ist so unangenehm, dass ihr es bald genauso einsehen werdet wie ich, Georges Dandin. Es wäre besser gewesen, man hätte sich das Maul zuvor gewischt. Ich habe Lehrgeld bezahlt. Ich weiß, warum die vornehme Welt sich überhaupt mit einem Bauern abgibt. Nicht aus Achtung oder Bewunderung oder unserer schönen Augen wegen. Es geht ihr um unser Geld. Und darum wäre es verdammt gescheiter gewesen, wenn ich eine brave, tüchtige Bäuerin geheiratet hätte, als eine Dame aus vornehmem Stande, die sich schämt, den gleichen Namen zu tragen wie ich. Und die denkt, mit all meinem Geld hätte ich noch lange nicht das Recht, ihr Mann zu sein. Georges Dandin, du bist ein Esel. Mein Haus ist mir verekelt. Ich wage bald nicht mehr hineinzugehen. Teufel, was ist das? Da schleicht sich doch eine Kreatur aus meinem Haus. Was wollte denn dieser Kerl bei mir? Komm mal her, du. Guten Morgen. Grüß Gott, grüß Gott. Du kommst aus diesem Haus da? Psst. Wie? Psst. Was denn? Wenn du mich gesehen hast, so brauchst du nicht zu sagen, dass du mich gesehen hast. Warum? Ich bin kein Schwätzer und darum sage ich darum. Aha. Du scheinst mir ein geriebenes Bürschchen zu sein. Ja, guter Mann, das bin ich auch. Wenn man geheime Aufträge hat, kann man nicht vorsichtig genug sein. Kann uns hier einer belauschen? Kein Mensch. So sollst du wissen, dass ich eben mit der Hausfrau gesprochen habe, im Auftrag eines gewissen Herrn, der nämlich in sie verknallt ist. Ah. Nämlich, das darf niemand wissen. Du verstehst das. Ah, ich verstehe das. Das ist auch der Grund für mein verschwiegenes Betragen. Man hat es mir auf die Seele gebunden, dass mich niemand sehen soll. Darum brauchst du es niemandem zu erzählen, dass du mich gesehen hast. Ich werde so dumm sein. Dem Herrn Vicomte und der gnädigen Frau. Und auch mir liegt nämlich viel daran, dass die Geschichte so geheim bleibt, wie sie es bisher geblieben ist. Der Herr Vicomte von Clitandé. De Clitandé. Hut ab vor ihm. Er ist der anständigste Mensch, der mir je vors Gesicht getreten ist. Stell dir vor, er hat mir 3 Goldfüchse gegeben, nur damit ich der Frau dieses törichten Bauern erzähle, wie verliebt er in sie ist und dass er nichts sehnlicher wünscht, als mit ihr zu plaudern. Wenn die Geschichte nicht schwieriger wird, so ist es recht anständig bezahlt. Findest du nicht auch? Wirklich, sehr anständig. Ich erzähle dir das bloß alles, damit du siehst, wie geheim die Sache ist und wie gefährlich es wäre, wenn der Ehemann es erführe. Der schlüge einen schönen Skandal, wenn ihm zu Ohren käme, dass ein anderer seine Frau liebt. Das begreifst du doch. Doch, ich begreife es. Und die Dame. Der Mann hat natürlich keinen Dunst von den Kniffen. Und trotz all seiner Eifersucht kriegt er eine Mordsnase gedreht. Na, so wird es wohl kommen. Leb wohl nun, guter Alter. Und Maul gehalten. Wenn es sich um Geheimnisse handelt, ist jedes Geschwätz vom Argen. Da hast du recht. Und wenn dich jemand ausfragen will, dann mach es so wie ich. Sag einfach, du hättest keine Ahnung. Ich bin ein gerissener Kerl, was? Den möchte ich sehen, der mir ein Geheimnis entlocken kann. Leb wohl, Guter, leb wohl. Da haben wir es. Wenn diese Dame eine Bäuerin wäre, kein Mensch könnte mich hindern, ihr das Fell zu gerben, dass es raucht. Aber diese Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen. Ich werde mich bei den Eltern beschweren. Sie sollen mit ihren eigenen Augen sehen, welch stolze Früchte aus ihrem Adelbaum erblühten. Ah, das trifft sich ja ausgezeichnet. Dort kommen sie gerade. Guten Morgen, mein Schwiegersohn. Was hat er denn? Das scheint mir ganz verstört. Ich habe untertänigst nicht gesprochen, auch allen Grund dazu. Denn, ein mächtiger Gott, er leidet an einem Mangel von Höflichkeit, wenn er Leute, die sich näher nicht begrüßt. Ich habe andere Sachen im Kopf, Schwiegermutter. Dass er so wenig Lebensart besitzt und dass es kein Mittel gibt, ihn zu der Bildung emporzuheben, die erforderlich ist, um mit Leuten von Rang zu verkehren. Kann er sich denn nicht angewöhnen, mich gnädige Frau zu nennen? Zum Teufel auch. Wenn Sie mich Schwiegersohn nennen, dann werde ich doch wohl auch Schwiegermutter sagen können. Das ist stark. Merke sich doch vor allem, dass er sich einer Dame meines Standes gegenüber nicht solcher Worte zu bedienen hat. Wenn er auch unser Schwiegersohn ist, so liegen doch zwischen uns Abgründe. Das sollte er inzwischen eingesehen haben. Genug davon, Liebste, lassen wir das. Aber mein Gott, Herr Sautonville, Sie haben zu viel Nachsicht mit diesen Leuten. Bei meinem gevierten Schild. Ich habe bei der so großartigen, aber leider ergebnislosen Belagerung von Nancy gezeigt, dass ich nicht der Mann bin, der auch nur um Haaresbreite von berechtigten Ansprüchen zurückweicht. Aber hier genügt ein kleiner Wink. Schütte er sein Herz aus, Schwiegersohn. Also, um die Sache kurz zu machen, Herr von Sautonville, ich habe Grund... Sachte, mein Schwiegersohn. Leute, die über uns stehen, redet man mit gnädiger Herr Kurzweg an. Meinetwegen gnädiger Herr Kurzweg und nicht mehr Herr von Sautonville. Ich muss Ihnen sagen, dass meine Frau mir Anlass gibt... Ganz schön, mein Lieber, aber merke er sich, dass er nicht meine Frau sagen muss, wenn er von unserer Tochter spricht. Was? Meine Frau ist nicht meine Frau. Jawohl, Schwiegersohn, sie ist seine Frau. Aber sie auch so zu nennen, wäre nur denkbar, wenn er eine seinesgleichen geehelicht hätte. Ach, hören Sie doch bloß auf. Ich bitte Sie, lassen Sie mich einen Augenblick mit der ganzen Feinheit und Nobligkeit ungeschoren. Und erlauben Sie, dass ich rede, wie es mir aus dem Maul fällt. Ich sage Ihnen also, dass ich mit meiner Heirat schlecht zufrieden bin. Und der Grund? Wie er von einer Angelegenheit spricht, die ihm so unschätzbare Vorteile brachte... Welche Vorteile, bitte, gnädige Frau? Weil schon gnädige Frau sein muss. Ihnen hat die Heirat freilich Vorteile gebracht. Denn ohne mich stände es mit Ihren Angelegenheiten verflucht schlecht. Nichts für ungut, mein Geld hat viele Löcher zustopfen müssen. Aber ich, was hab denn ich dabei gewonnen, mit Verlaub gefragt? So, er hält es also für nichts, mit dem Haus Sautonville verwandt zu sein? Einem Geschlecht, dessen Adel mit dem Mutterleib verbunden ist, sodass, dank dieses wundervollen Vorrechts, seine Kinder dereinst Edelleute werden. Weiß ich, meine Kinder werden Edelleute. Aber ich werde ein Hahnrei. Was heißt das? Das heißt, dass sich ihre Tochter nicht benimmt, wie er sich für eine anständige Frau schickt. Und dass sie Geschichten macht, die mit der Ehre ganz und gar nichts zu tun haben. Wo hat er seine Zunge im Zaume? Meine Tochter stammt aus einem so auffallend tugendhaften Hause, dass sie niemals die Ehre irgendwie verletzen würde. In unserer Familie hat man es in den letzten 300 Jahren nicht nötig gehabt, überhaupt von den Frauen zu sprechen. Bei meinem gevierten Schild. Ich habe bei der so großartigen, aber leider ergebnislosen Belagerung... das tut nichts zur Sache. Also... In dem Geschlechte von Sautonville gab es niemals eine Kokotte. Und die Tapferkeit ist in der männlichen Linie nicht vererblicher als in der weiblichen Tugend. In unserer Familie gab es eine Mathurin von Sautainville, welche die 20.000 Taler eines königlichen Günstlings zurückwies, obwohl er nur um die Gunst einer Unterredung bat. Da ist Ihre Tochter weniger spröde. Sie hat sich mit solchen Scherzchen recht angefreundet, seit sie in meinem Hause ist. Erkläre er sich, Schwiegersohn. Wir sind nicht die Leute, Schlechtigkeiten zu unterstützen. In der Ehre verstehen wir keinen Spaß. Rede er, und wir werden die Ersten sein, ihm Genugtuung zu verschaffen. Ich weiß bloß so viel, dass hier ein Höfling herumstreicht, der in sie verliebt ist. Und ihr allerhand unsittliche Sprüchlein zutragen. Der Himmel ist mein Zeuge. Ich erdrossle sie mit meinen eigenen Händen, wenn sie auch nur eine halbe Stunde von dem Pfad der mütterlichen Ehrbarkeit abgewichen ist. Bei meinem gevierten Schild. Ich jage ihr meinen Degen durch und durch. Ihr und diesem Galan, wenn sie an der Ehre gefrevelt. Ich habe einst bei der großartigen, aber leider ergebnislosen... Naja, also... Sei auf jeden Fall ganz beruhigt. Wir werden Aufklärung schaffen. Er soll sehen, wie wir denen Sitte und Anstand lehren, die unsere Familie beschmutzen wollen. Da spaziert er gerade vorbei. Nun soll er sehen, Schwiegersohn, wie man so etwas macht. Mein Herr, kennen Sie mich? Ich bedauere unendlich, mein Herr. Ich bin der Baron von Sautainville. Ich bin ausnehmend erfreut. Mein Name ist bei Hofe bekannt. Und ich hatte in jungen Jahren die Ehre, mich bei der so großartigen... aber leider ergebnislosen Belagerung von Nancy auszuzeichnen. Meinen aufrichtigen Glückwunsch. Mein Herr Vater, Jean Egide von Sautainville, konnte sich rühmen an der ebenso großartigen und genauso nutzlosen Belagerung von Montauban teilgenommen zu haben. Ich bin entzückt. Und einer meiner Ahnen, Bertrand von Sautainville, war in seiner Zeit so hochgeschätzt, dass man ihm gestattete, all sein Hab und Gut zu verkaufen, um sich dem Kreuzzug anzuschließen. Sie sehen mich im Zustand tiefster Bewunderung. Ja. Und da hat man mir gemeldet, mein Herr, dass Sie eine junge Dame lieben, die meine Tochter ist. Weshalb ich mich für Sie interessiere, wie auch für den Mann da, der die Ehre hat, mein Schwiegersohn zu sein. Wer liebt? Ich? Ja. Und ich freue mich sehr, auf diese Weise eine Erklärung der Angelegenheit erlangen zu können. Falls es Ihnen genehm ist. Das ist ganz gewöhnlicher Klatsch. Wer hat Ihnen das gesagt, mein Herr? Jemand, der es zu wissen glaubt. Dieser jemand hat gelogen. Ich bin ein Edelmann. Halten Sie mich einer so niedrigen Handlung für fähig, mein Herr? Ich und eine junge, schöne Dame lieben, welche die Ehre hat, die Tochter des Barons von Sautainville zu sein? Dafür stehen Sie mir zu hoch und ich bitte, mich als Ihren ergebensten Diener zu betrachten. Wer Ihnen das gesagt hat, ist ein Dummkopf. Wenn ich nur die leiseste Ahnung hätte, wer es sein könnte, würde ich ihm hier vor Ihren Augen den Degen durch den Bauch rennen. Nun, mein Schwiegersohn, was sagt er jetzt? Am Ende ist es gar Ihr Schwiegersohn selbst, mein Herr. Nun, da Sie es von selbst schon wissen, kann ich es ja sagen. Er war es. Bei Gott, er kann sich glücklich schätzen, dass er eines Ihrer Familienmitglieder ist. Ich hätte ihm sonst gezeigt, was es bedeutet, über einen Herrn wie mich solche Reden zu führen. Hier bringe ich meine Tochter, denn sicherlich wird auch sie etwas über diese törichte Sache zu sagen wissen. Aber meine gnädigste Frau, wie war es möglich? Wie konnten Sie Ihrem Manne sagen, dass ich in Sie verliebt sei? Ich? Wie käme ich dazu? Ist es denn wahr? Das möchte ich erleben, mein Herr, dass Sie mich liebten. Versuchen Sie es doch, ich bitte darum. Sie werden schon sehen, mit wem Sie es zu tun haben. Versuchen Sie es doch einmal nur so zum Spaß, mir Boten zu schicken. Schreiben Sie Liebesbriefe, passen Sie Augenblicke ab, da mein Mann fort ist, und erzählen Sie mir von Ihrer Zuneigung. Sie brauchen bloß zu kommen und mein Wort darauf, mein Herr. Sie werden empfangen, wie Sie es verdienen. Oh, aber meine gnädigste Frau, es ist durchaus unnötig, sich so zu echauffieren. Ich schwöre Ihnen, dass Sie nichts von mir zu fürchten haben. Ich bin nicht der Mann, der eine Dame kränkt. Ich schätze Sie viel zu hoch, Sie und Ihre werten Eltern, um auch nur in Gedanken Ihnen nahe zu treten. Nun, also, Schwiegersohn, was will er noch? Ist er nun zufrieden? Was sagt er dazu? Naja, ich sage, dass das Redensarten sind, um mich dumm zu machen. Ich weiß, was ich weiß. Und jetzt sage ich es laut heraus, sie hat eine Botschaft von ihm bekommen. Mein Gott, ich? Eine Botschaft? Ich soll eine Botschaft geschrieben haben? Claudine, gnädige Frau. Ist das wahr? Das ist natürlich gelogen. Sei still, du Kanaille! Ich kenne deine Heimlichkeiten. Du warst es. Du hast den Boten reingeschmuggelt. Wer? Ich? Gnädiger Herr. Ja, du. Mich kannst du mit deinem zuckrigen Unschuldsblick nicht täuschen. Oh, dass es so viel Bosheit auf der Welt geben kann. Halt's Maul, du verdammte Kupplerin. Gnädige Frau, soll ich mir das... Sag ich dir, du könntest uns am Ende die ganze Rechnung bezahlen. Ach, diese Beschimpfungen. Das trifft ins Herz. Mir fehlt die Kraft zu antworten. Entsetzlich vom eigenen Gatten solcher Gemeinheiten beschuldigt zu werden. Mein einziger Fehler ist, dass ich ihn zu gut behandle. Mein ganzes Unglück ist, dass ich ihn zu hoch schätze. Lieber Gott, gib, dass ich einen Liebhaber nur anhören kann. Ich kann's nicht. Aber es wäre weniger zu beklagen. Adieu. Ich halte es nicht mehr aus. Ich gehe hinein. Adieu. Das soll einen doch der Schlag treffen. Unrecht habe ich, wo ich so Recht habe. Mein Herr, Sie sehen, dass ich verleumdet worden bin. Sie kennen die Forderung des Ehrenkodex. Ich verlange Genugtuung. Das ist recht und billig. Vorwärts, mein Schwiegersohn, gebe er dem Herrn Genugtuung. Wieso Genugtuung? Er hat ihn falsch beschuldigt. Ach, ich weiß, was ich weiß. Es ist gleichgültig, was er weiß. Der Herr hat verneint und das genügt. Das ist gut. Wenn ich ihn also bei meiner Frau im Bett erwische, braucht er nur Nein zu sagen. Keine Spitzfindigkeiten. Er entschuldigt sich. Ich soll mich entschuldigen? Bei meinem gevierteten Schild, dass ich in der so großartigen, aber leider ergebnislosen Belagerung von Nancy... Naja, das tut hier nichts zur Sache. Mir tritt die Galle ins Blut. Zuerst Mütze ab. Der Herr ist ein Edelmann, er nicht. Was soll das werden? Spreche mir nach. Gnädiger Herr. Gnädiger Herr. Ich bitte um Verzeihung. Bitte um Verzeihung. Wegen der schlechten Absichten, die ich Ihnen zutraute. Wegen der schlechten Absichten, die ich Ihnen zutraute. Ich bitte Sie zu glauben. Ich bitte Sie zu glauben. Dass ich Ihr ganz gehorsamster Diener bin. Ich soll der Diener eines Menschen sein, der mir Hörner aufsetzen will? Sprich er mir nach. Es genügt, mein Herr. Nein, nein, es ist Formsache. Und eine Formsache muss zu Ende geführt werden. Dass ich Ihr ganz gehorsamster Diener bin. Dass ich Ihr ganz gehorsamster Diener bin. Mein lieber Dantin, ich bin der Deine mit Leib und Seele und habe vergessen, was geschehen. Und Sie, mein Herr, Sie versichere ich meiner größten Hochachtung und bedauere unendlich den kleinen Ärger, den Sie erduldeten. Ich küsse die Hand. Und wenn es Ihnen beliebt, das nächste Mal einen Hasen zu schießen. Sie überhäufen mich mit Güte, mein Herr. Adieu. So, er hat gesehen, Schwiegersohn, wie man solche Affären behandelt. Er fühlt nun wohl, dass er einer Familie beitreten durfte, die ihm stets ein fester Halt sein wird und niemals zu dulden gedenkt, dass man ihm irgendeinen Schimpf zufügt. Mehr habe ich nicht zu sagen. Tu l'as voulu, Georges Dandin. Tu l'as voulu. Du hast gewollt. Es geschieht dir recht. Wie man sich bettet, so liegt man. Wer das Heu aufschüttet, muss am Ende den Esel spielen. Aber wir sind noch nicht am Ende. Und zum Teufel auch. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Süße Gedanken, die er sie fiel. enden, als mit dir tanzen, das grausame Spiel. Zerstöre doch die Schranke, die böse uns neckt. Die Mädchen, die Schlanken, sie werden mir erschreckt. Wie darf ich erklären, die Rolle? Unseres armen Georges Dandin vollendet. Claudine. Was denn? Claudine. Was denn? Hast du wirklich keine Ahnung, was ich dir sagen will? Nein, bei meiner Unschuld, nein. Ich liebe dich. Wahrhaftig? Hol mich der Teufel, wenn du es nicht glaubst. Ach. Wenn du fühlen könntest, wie mein Herz klopft. Es ehrt mich. Stellst du es eigentlich an, dass du so hübsch bist? Genau wie die anderen. Aha. Also, jetzt hör ich mal zu. Wenn du Lust hättest... Also, ich hätte diese Lust. Und du möchtest... Ich möchte wahrhaftig. Also, Claudine... Und dann? Dann wirst du eines Tages eifersüchtig. Wie unser Herr. Bin ich ein Bauer? Von vornherein. Ich hasse alle argwöhnischen Männer wie die Sünde. Ich lasse dir alle Freiheiten. Du kannst machen, was du willst. Ja, das ist auch das einzige Mittel, um nicht gefoppt zu werden. Wenn ein Mann uns vertraut, nützen wir das nur aus, soweit es unumgänglich notwendig ist. Und das ist gerade so, als wenn uns einer die Geldbörse hinhält und sagt, nimm, dann sind wir bescheiden und nehmen, was recht und billig ist. Einverstanden. Ich halte den Geldbeutel offen und du brauchst mich bloß zu heiraten. Na schön. Ich werde es bedenken. Claudine. Ja, was denn? Kannst du es dir nicht denken? Geduld, mein Lieber. Oh, du kannibalische Tigerin, pfui, dreimal pfui. Wer grausam ist, ist hässlich. Nein, nichts, gar nichts. Bin schon mal reingefallen. Mach, dass du fortkommst. Und sage dem Herrn Vicomte, dass ich sein Briefchen bestens besorgen werde. Adieu. Leb wohl, du Fels. Du Kieselstein, du Marmorklotz. Du alles, was hart auf dieser Erde ist. So, das werde ich meiner Gnädigen geben. Da kommt sie ja mit ihrem Mann. Nein, nein, so leicht falle ich nicht da rein. Meine Augen sind besser, als du glaubst. Und meine Ohren hören besser, als es dir recht ist. Ich kenne deine Gedanken. Also ich sage dir noch einmal, die Ehe ist ein Band, vor dem man die größte Achtung haben muss. Und auf die Weise, wie du es treibst, ist von Achtung keine Rede. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich weiß es. Die Verehrer kommen nur, wenn man sie lockt. Deine süße, schmalzige Miene zieht sie an wie der Honig die Fliegen. Aber eine anständige Frau weiß, wie sie die Kerle los wird. Los wird? Warum denn? Soll ich mich darüber ärgern, wenn man mich hübsch findet? Mir macht es Spaß. Ja, und wie steht der Ehemann daneben? Wie ein Kavalier, der stolz ist, wenn seine Frau gefällt. Ich denke darüber anders. Die Dandins sind solche Methoden nicht gewohnt. Oh, die Dandins werden sich ihnen daran gewöhnen müssen. Weil ein Mann so gnädig ist, uns zu heiraten, sollen wir jedes Vergnügen aufgeben? Alle Verbindung mit der Welt abbrechen? Die Tyrannei der Herren Männer ist mir zuwider. Ich will mich all der angenehmen Freiheiten bedienen, für die ich alt genug bin. Ich will Welt um mich sehen, Komplimente hören, mir den Hof machen lassen. Ich sage dir, mach dich darauf gefasst. Ah, also so denkst du dir die Geschichte. Aber ich bin dein Mann und sage dir, da mache ich nicht mit. Ich bin deine Frau und ich sage dir, ich mache mit. Ich muss wirklich an mich halten, dass ich ihr die Visage nicht zum Mus verdresche. Georges Dandin, es ist besser für dich, du gehst jetzt ins Haus. Sonst könnte dir die Hand ausrutschen, ehe du es recht gewollt hast. Ist er weg? Er sieht nach, wie der Weizen steht. Mein Gott, ich bin wie auf heißen Kohlen gestanden. Ich habe Ihnen doch ein Briefchen zu überreichen. Von wem werden Sie ja wohl wissen? Gib her. Och, Claudine, dieser Stil ist einfach entzückend. Diese Herren vom Hof haben eben doch Lebensart. Ich will schnell ins Haus und ihm eine Antwort schreiben. Halt hier Wache, Claudine, ich bin gleich wieder zurück. Ich glaube nicht, dass ich Sie bitten muss, recht nett zu antworten. Ach, ach, der Vicomte. Hast du der gnädigen Frau mein Brieflein gegeben? Sie sitzt soeben über der Antwort. Ach, wenn ich Sie einmal sprechen könnte, ein einziges Mal. Kommen Sie mit. Ich bringe Sie zu ihr. Es wird doch wohl nichts Unangenehmes passieren. Nun, das liegt bei Ihnen. Also, lass uns gehen. Blitz, sage ich, Millionen Donnerwetter. Die Frau ist beinahe noch gerissener als ich. Aber wer kommt denn da? Gut, dass ich diesen Kerl zu fassen kriege. Hey, du! Hattest du mir nicht versprochen, den Schnabel zu halten? Findest du es ehrenhaft, einfach so alles auszuschwätzen? Ich? Ja, eben du. Du warst es doch, der Brühwarm alles hat dem Ehemann erzählt. Und der hat einen Skandal gemacht. Ist nur gut, dass ich dich jetzt kenne. Von mir erfährst du nichts mehr. Hör mal, mein Lieber. Ja, wenn du nicht geklatscht hättest, hätte ich dir erzählt, was eben jetzt passiert ist. Aber zur Strafe erfährst du nichts, gar nichts. Wie? Ist denn etwas passiert? Noch nichts. Nun kennst du den Anfang der Geschichte, aber sonst bleibt dir das Maul sauber. Du redest so daher, als ob du etwas wüsstest. Nichts weißt du. Nichts. Was sagst du? Ich wüsste nichts? Oh, nicht alles wohl. Doch immer noch genug, um meinem Ehemann ein Hörnchen aufzusetzen. Puh, du schwätzt. Nichts weißt du gar nicht. So findest du es halt zu wenig noch gewusst, dass ich hier weiß, dass durch die zarten Hände der Claudine der Herr Vicomte in die Gemächer der Allergnädigsten gelangt ist? Sicherlich, es ist nicht viel, aber es ist doch genug. Leb wohl, ich gehe jetzt. Bleib doch einen Augenblick noch hier. Um keinen Preis. Du willst mich nur aushorchen, mir einfach die Würmer aus der Nase ziehen. Ich sagte dir schon einmal, ich bin kein Schwätzer. Und ein verdammt schlauer Kerl bin ich auch. Leb wohl. Mit diesem Idioten ist nichts anzufangen. Doch wenn man das so recht betrachtet, genügt es nicht schon, was er daher geplappert hat? Zum Teufel auch! Wenn der Zieraffe noch bei meiner Frau ist, muss das auch den Eltern die Augen öffnen. Die Pestilenz setzt diesem Pfeife in den Knochen. Und am besten wäre es, man nehme einen Stecken und treibe ihr die Tugend ein. Was hat er denn, Schwiegersohn? Er schreit so unflätig wie ein Bauernlümmel. Vorhin haben Sie Ihrer Tochter mehr geglaubt als mir. Aber Gott sei gedankt, nun ist die Schande klar wie frisches Quellwasser. Will er uns wieder das Haupt erhitzen? Jawohl, gnädige Frau, ich bin so frei. Lässt er sich denn nicht von dem Unsinn abbringen? Kann er sich diese albernen Gedanken nicht aus dem Hirne jagen? Nein, gnädige Frau, aber eine Frau, die mich entehrt, will ich aus meinem Hause jagen. Überlege er sich seine Worte. Bei meinem gevierten Schild wähle er weniger beleidigende Ausdrücke. Wem das Haus überm Kopf brennt, der sucht keine Laterne. Was gibt es wieder? Was hat er zu sagen? Der Gag ist bei ihr. Bei ihr? Jawohl, bei ihr. In meinem Hause. Seinem Hause? In meinem eigenen Hause. Wenn das der Fall ist, dann sind wir seine Kampfgefährten. Jawohl, bei meinem gevierten Schild. Die Ehre unserer Familie ist uns teuer. Spricht er die Wahrheit, liefern wir sie seinem Zorn aus. So bitte ich untertänigst, mir jetzt zu folgen. Hüte er sich vor einer Täuschung? In drei Teufelsnamen. Sehen Sie dorthin. Hab ich gelogen? Treten wir zur Seite. Leben Sie wohl, mein Lieber. Auf diese Nacht. Ach, sagen Sie noch ein Wort, das den Funken meiner Hoffnung zur Flamme erglühen lässt. Hoffen Sie. Gnädige Frau. Ja? Alles ist verloren. Ihre Eltern, Ihr Mann. Allmächtiger, wo verberge ich mich? Seien Sie ruhig. Tun Sie so, als sehen Sie niemand. Passen Sie auf. Was? Sie wagen etwas derartiges? Und noch dazu nach diesem Morgen? Solch einer sind Sie also. Man beschimpft mich, weil Sie mich lieben oder verführen wollen. Ich zeige Ihnen vor aller Welt meine Verachtung. Sie leugnen und geben Ihr Wort, dass Sie mich mit keinem Gedanken beleidigen wollen. Und am selben Tage haben Sie die Kühnheit, mich mit einem Besuch zu beehren, mir von Liebe zu sprechen, mir hunderterlei Albernheiten vorzureden, um mich gefügig zu machen, als ob ich die Frau wäre, meinem Ehegemahl die Treue zu brechen, als ob ich die Frau wäre, mich vom Pfad der Tugend zu entfernen, auf den meine Eltern mich gewiesen haben? Wenn mein Vater das wüsste, er würde ihre Versuche blutig rächen. Aber eine anständige Frau verabscheut Skandale und so will ich schweigen. Aber ich werde Ihnen zeigen, dass ein Weib wie ich Mut genug hat, um solche Beleidigungen zu rächen. Ihr Tun ist eines Edelmannes unwürdig und so will ich Sie auch nicht als Edelmann behandeln. Oh, oh, oh. Mein Vater, ach, Sie sind da. Ja, meine Tochter. Ich bewundere deine Weisheit und deinen Mut. Du bist ein würdiger Spross des Hauses von Sautainville. Komm auch in die Arme deiner Mutter. Aus deiner Heldenkraft spricht mein Blut. Mein Schwiegersohn, was sagt er nun? Er hatte guten Grund, sich zu entrüsten, aber seine Befürchtungen haben sich auf die herrlichste Art von der Welt in nichts aufgelöst. Schwiegersohn? Er muss nun der glücklichste Mensch dieser Welt sein. Luder. Will er sich nicht bedanken? Das ist nicht nötig. Was ich tat, war ich mir selber schuldig. Wohin, mein Kind? Ich gehe, mein Vater, um nicht seine Lobsprüche mit anhören zu müssen. Ach, hat die Menschheit so etwas erlebt. Ich beginne, mein Unglück zu bewundern. Gibt es denn kein Mittelchen mehr auf der Welt, den Leuten zu beweisen, dass meine Hörner von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde länger werden? Die tränenden Augen von Jammer gerötet, irr ich umher, denn nur Trauer. Sie hat mich gemordet, mich gemordet. Sie hat mich getötet, mich getötet zum Lohn, weil ich so unendlich sie lieb. Mag ihre, mag ihre, mag ihre, mag Ich bin es. Er ist es? Sie sind es? Meine verehrungswürdige Dame. Oh, mein süßer Schatz. Ich bin nicht sein Schatz. Ich bin nicht eure verehrungswürdige Dame. Ach, wir haben uns verwechselt. Soll uns den Spaß nicht nehmen. In der Nacht sind alle Katzen grau. Sind Sie es nun endlich, Glitande? Ja, Süße, hier bin ich. Mein Mann liegt im Bett und schnarcht wie ein Bär. Lass ihn schnarchen, Liebste. Ein Schnarcher hat die Lebenden noch nie gestört. Lass uns ein wenig Lust wandeln. Und plaudern. Und? Und komm, ehe der Alte aufwacht. Claudine? Claudine! Wo bist du denn? So dumm, dass es in der Nacht so dunkel ist. Claudine! Claudine! So, hier muss sie stecken. Sie glaubt, ich habe nicht bemerkt, wie sie aufgestanden ist. Ich hab's genau gehört. Und wenn ich sie erwische, dann wird es Prügel geben. Ganz hundsordinäre Prügel. Ohne Noblichkeit und Vornehmtuerei. Claudine! Claudine! Claudine. Hier steckst du, Zuckerspatz. Weiß Gott, in welche Maskerade hast du dich gesteckt? Ich bin dein Lübörchen. Ach, Claudine. Deinen Herrn haben wir wieder einmal gut eingeseift. Für uns die Torte, für ihn die Prügelsuppe. Während er oben im Bett liegt und wie ein alter Hof und schnarcht, sitzt sie beim Herrn Vicomte, sitzt oder liegt oder steht. Warum ist der Kerl noch so eifersüchtig auf seine Frau? Der Herr Vicomte ist noch viel zu nett zu ihm. Du sagst ja gar nichts, Claudine. Komm, mach nun endlich Schluss mit dieser abscheulichen Larve. Ich erkenne dich in der dunkelsten Nacht. Gib mir dein Händchen. Ich will dir meine Verehrung auf deine weiße Haut küssen. Oh, welch ein Händchen. Ein gutes Händchen. Au, wie ein Dreschflegel. Das hast du gut erkannt, Dreschflegel. Au, ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Gott bewahre mich. Gott bewahre mich. Ich bin es nicht. So. Dieser Kröte hätten wir die Liebesgefühle ausgetrieben. Aber nun gilt's, Georges Dandin. Die Eltern her und keine Stunde bleibt die Schlampe mehr in meinem Haus. Hey! Holla! Colin! Colin! Bauer! Schnell, schnell, komm mal her! Bin schon da. Schneller kann keiner kommen. Na, bist du jetzt endlich hier? Ja, Bauer! Psst, sprich leise! Pass auf! Du läufst zu meinen Schwiegereltern und sagst, ich lasse sie von Herzen bitten, sofort hierher zu kommen. Verstanden, Colin? Ich sag dir, du sollst meinen Schwiegervater und meine Schwiegermutter sofort hierher holen. Ich bitte sie, auf Knien sogleich zu kommen. Verstanden, Colin? Och, der Schuft lässt mich noch aus der Haut fahren. Komm jetzt zu mir und sperr deine Ohren auf. Du sollst zu meinen Schwiegereltern laufen, bring sie her, lebendig oder tot. Mein Glück, die Ehre, die Seligkeit, dies alles hängt daran, dass sie mit ihren eigenen Augen meine Schmach hier sehen. Hast du jetzt begriffen? Jawohl, Bauer, ich habe es begriffen. Ja, so lauf jetzt und bring sie her, wie ich dir sagte. Ich gehe jetzt zurück ins Bett und werde mich wieder schlafen stellen und schnarchen wie eine... Halt, da ist jemand. Am Ende meine Frau. Gut, dass es so stockfinster ist. Ach, wie gut. Leben Sie wohl. Es ist wirklich Zeit aufzubrechen. Ein halbes Stündchen noch. Wir haben lang genug geplaudert. O süßeste der Frauen. Tage werden nicht ausreichen, nicht Wochen, nicht Jahre, um all dies unbeschreibliche Gefühl des Herzens mit Worten zu beschreiben. Wann sehen wir uns wieder? Ein andermal. Aus meinen Armen gleiten sie hinüber in die Arme ihres Mannes. Welch ein Gedanke! Die Rechte des Gatten sind die Marter der Liebhaber. Fürchten Sie das wirklich? Glauben Sie nicht, dass es Männer gibt, die man nicht lieben kann? Man nimmt sie. Mein Gott, weil die Eltern Geld benötigen. Aber man weiß sich ihre zu erwehren und behandelt sie so, wie sie es verdienen. So sind die Biester. Sie waren zu höherem bestimmt, als die Frau eines Bauernlümmels zu werden. Ja, ich wollte, sie wäre die deine, dann würdest du anders pfeifen, Freundchen. Doch ich will jetzt die Falle schließen. Dann werden wir sehen, wer hier die Katze ist und wer die Ratte. Gnädige Frau, wenn Sie noch mehr auf Ihren Mann schimpfen wollen, beeilen Sie sich bitte. Es ist spät. Claudine, du hast kein Herz. Aber recht hat sie. Ich gehe, weil Sie es wünschen. Nur bitte ich ein wenig um Mitleid für die kummervollen Stunden, die ich ohne Sie verleben muss. Adieu. Adieu. Ein zauberhaftes Wesen. Komm jetzt, Claudine. Komm leise ins Haus zurück, nur kein Geräusch gemacht. Die Tür ist verschlossen. Ich lehne sie nur an, ich weiß es ganz genau. So wollen wir leise den Knecht rufen, damit der Teufel die Tür öffnet. Colin! Colin! Colin! Colin! Haben wir die gnädige Frau ganz untertäglich gesprochen erwischt? Sie macht Ausflüge, während ich schlafe. Man wird doch noch frische Luft schöpfen dürfen. Wahrhaftig, das ist auch die beste Zeit dazu. Ist der Madame Lumpenlotte wohl zu heiß geworden? Wir wissen nämlich von einem Stelldichein mit den Affen. Wir haben die munteren Scherzchen mit angehört, die ihr über mich losgelassen habt, der eine wie der andere. Aber ihr habt zu früh gelacht. Denn meine sehr verehrten Schwiegereltern werden ihrer sehr verehrten gnädigen Tochter das Lachen austreiben. Ich habe nämlich nach ihnen geschickt und sie müssen jeden Augenblick hier sein. Oh mein Gott, was sollen wir machen? Das hättest du nicht erwartet, was? Nun magst du dich drehen und lügen und schwindeln. Diesmal liegt die Geschichte klar und offen und deine schwarze Wäsche bleibt schwarz. Ich bitte dich von Herzen, mach auf. Ach, du bittest? Nein, meine Gnädigste. Sie wollten doch frische Luft schöpfen. Warte nur ein wenig. Vielleicht fällt dir ein saftiger Schwindel ein. Oh, ich küsse deine schönen Hände. Ach, lieber guter Herzensmann, ich beschwöre dich. Was, Herzensmann? Ein lieber, guter Herzensmann bin ich, jetzt, da du in der Falle sitzt. Ich bitte dich, ich verspreche dir, ich beschwöre dich. Ich bin verdammt taub auf diesem Ohr geworden. Schenk mir nur einen Augenblick Gehör. Na und? Ich habe gefehlt, ich gebe es immer wieder zu. Deine Härte ist gerecht, aber es waren Torheiten. Du musst es meinem Alter zugute rechnen, ich bin doch noch ein halbes Kind. Ja, Prost, wer es glaubt, wird selig, wer es nicht glaubt, kommt auch nicht in die Hölle. Ich gebe dir mein Ehrenwort, du sollst an mir die beste, liebste Frau der Welt besitzen und ich werde dich mit so viel Liebe überschütten. Wie ein Krokodil, erst den Leuten gut zureden und dann auffressen. Sei großmütig. Nein. Gnade. Zu spät. Nun gut. Wenn du mich zur Verzweiflung treibst. Was tust du dann, mein Schatz? So wird dies Messer mich von der Schande heilen. Oh, wohlbekommst. Oh, du glaubst mir nicht. Du weißt nicht, zu welchen Taten eine Frau... Pappalapapp. Du schwätzt, wie man es nicht gelehrt hat. Das ist zu viel. Du scharfes Messer, befreie mich. Du sollst ihm zeigen, ob es ein Scherz war, was ich sagte. Gnädige Frau. Ah. Das traf. Bei allen Heiligen im Himmel, gnädige Frau! Claudine, reich mich an meine Mörder. Was zum Teufel? Ist das Biest wahnsinnig? Bringt sich am Ende noch um, bloß um mich hängen zu lassen. Gnädiger Herr, ein Verband. Die gnädige Frau ist dem Tode nahe. Ich komme schon. Gnädige Frau, jetzt schließt er die Tür auf. Er will Hilfe bringen. Psst, ganz still. Wir schleichen uns ins Haus. Hier habe ich den Verband. Ja, wo seid ihr denn? Niemand hier. So habe ich mir das doch gedacht. Das Weibsbild ist ausgerissen, als sie gemerkt hat, dass weder Bitten noch Drohungen bei mir was nützen. Umso besser. Das verschlimmert die Sache. Wer flieht, bekennt. Wie? Was? Die Tür verschlossen? Augenblicklich aufgemacht! Angelique, wie bist du ins Haus gekommen? Ja, was machst du da oben am Fenster? Ich befehle dir, die Tür zu öffnen. Ach! Findet ihr das manierlich? Die ganze Nacht herumzusaufen? Und zu Hause sitzt die arme Frau verlassen und allein? Wie? Was? Mach, dass du fortkommst, du Heuchler! Ich habe deine Betragen satt. Meine Eltern sollen sehen, wie ich erniedrigt werde. Hat man so eine Frechheit schon? Meine liebste Frau Mutter, mein verehrungswürdiger Herr Vater, gut, dass Sie kommen. Helfen Sie mir. Er hat uns weismachen wollen, er ist drin und wir sind draußen. Und der Blödsinn ist ihm nicht auszuholen. Ein Mistvieh, sag ich! Was geht hier vor? Welch eine Unverschämtheit, uns hierher zu holen. Das ist doch alles gar nicht wahr. Nein! Ich halte es mit dem Mann nicht mehr aus. Meine Geduld ist zu Ende. Bei meinem gevierten Schild. Er ist ein schlechter Mensch. Lassen Sie mich zwei Worte sagen. Haha, hören Sie doch auf ihn. Er wird sicher wieder etwas Nettes vorzubringen haben. Ich werde verrückt. Er hat so viel getrunken, dass man ihn gar nicht in die Nähe lassen kann. Er stinkt wie ein Weinfass. Schwiegervater, ich beschwöre Sie. Bei meinem gevierten Schild zurück. Gnädige Frau, ich bitte Sie. Oh, sein Atem ist verpestet. Aber dulden Sie doch nicht. Drei Schritt vom Leib, ich dulde gar nicht. Der Schlag soll mich hier treffen. Alle Heiligen sind meine Zeugen, dass ich im Hause war und Sie... Machen Sie mich nicht zornig. Denke lieber daran, seine Frau um Verzeihung zu bitten. Ich verstehe wohl nicht recht. Bei meinem gevierten Schild ein Wort des Widerspruchs und ich lehre Ihnen, was es heißt, uns zum Narren zu halten. Oh, George Dandin. Nun komm, mein Kind, dein Mann soll dich um Verzeihung bitten. Was, ich? Ich soll das alles verzeihen? Nein, nein, mein Vater, das können Sie nicht verlangen. Ich bitte Sie, mich von dem Mann zu trennen. Mein Kind, eine Trennung ist ein Skandal und wir wollen keinen Skandal. Zeige dich edler und klüger als er und lasse Gnade vor Recht ergehen. Vater, Vater, ich kann nicht mehr gehorchen. Es muss sein, mein Kind. Mit Tränen in den Augen befehle ich es dir. Ihre Tränen verschließen mir die Lippen. Ihre Macht über mich ist ohne Grenze. Oh, diese Engelsgüte. Dieses Opferlamm. Schwiegersohn, hierher. Ist schon gut. Was soll ich sagen? Gnädige Frau, ich bitte Sie um Verzeihung. Gnädige Frau, ich bitte Sie um Verzeihung. Für meine Torheit. Für meine Torheit, dich geheiratet zu haben. Und ich verspreche, mich in Zukunft besser zu benehmen. Und ich verspreche, mich in Zukunft besser zu benehmen. Und nun benehme er sich in Zukunft besser. Es war das letzte Mal, dass wir auf seine Bauernpflegeleien hineingefallen sind. Das wolle Gott. Sonst wird man ihm den Respekt schon beizubringen wissen, den er seiner Frau und ihren Eltern schuldig ist. Der Tag bricht an. Adieu, geht hinein. Und bessere er sich. Auch wir, Liebste, wollen noch der Ruhe pflegen. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht, meine Mutter. Gute Nacht, mein Vater. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. Jetzt ist es Nacht geworden. Ich geb's auf. Ich mag nicht mehr. Wer einmal auf ein solches Weibsbild reingefallen ist, für den gibt's nur eine Rettung. Ins Wasser springen. Aber mit dem Kopf voran. Mit dem Kopf voran. Genug, genug, genug, ihr Schäfer, genug, ihr schönen Damen. Wozu solch Streit, wozu solch Streit um unseren Namen? Welch Glück ist zu leben, welch Glück zu leben. Welch Glück ist zu trinken, welch Glück ist zu trinken. Bittet euch Freuden, Freuden halt. Herr Bacchus, schenkt euch flüssiges Gold, schenkt euch flüssiges Gold. Jubel Gott, Jubel Gott!